Denn sehen Sie, der Radfahrer. Am Montag fährt er voller Lust, mit kühnem Schwung und stolzer Brust. Schweigen ist Gold und Reden ist Silber. So sagt schon der alte Volks. Am Dienstag fährt er voller Lust, mit kühnem Schwung und stolzer Brust. Wenn wir jetzt in unserem Programm fortfahren wollen, so ist es Zeit, noch ein Radfahrer. Am Mittwoch fährt er voller Lust, mit kühnem Schwung und stolzer Brust. Moment. Herr Erz, sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich da? Ich dichte. Sagen Sie, Sie sollten lieber Wasserleitungsrohre dichten. Das bringt mehr ein. Ja, das stinkt. Das stimmt. Ich hatte einen Freund, der war Klempner. Was der morgens klemmt, verlötet er abends. Ich meine, trotzdem, wenn Sie einfach so hier mir nichts, dir nichts herauskommen, so haben Sie die Pflicht, das Publikum wenigstens hier, das Publikum zu begrüßen. Was? Sie müssen das Publikum begrüßen zunächst einmal. Hey, Herr Erhard! Wo gehen Sie denn eigentlich hin? Kommen Sie doch mal wieder rauf! Ja, kommen Sie doch mal wieder auf die Bühne! Was soll das denn heißen? Sag mal, was fällt Ihnen denn ein? Was denn? Ja, Sie können doch nicht jedem Einzelnen hier die Hand geben. Nein, hier hinten auf dem Billionplätzchen gebe ich zwei gleichzeitig. Da sehen Sie, wenn Sie schon mal da sind, ich wollte Sie immer etwas fragen. Ja. Was haben Sie eigentlich für eine Beschäftigung? Ich bin arbeitslos. Was ist los? Arbeitslos? Ja, sonst ist nichts los. Jetzt sagen Sie mal, was hatten Sie denn für einen Beruf? Ich war Musiker. Das heißt, ich bin es noch. Nur seit vorgestern bin ich es nicht mehr, weil ich ja arbeitslos bin. Ja, hören Sie mal, dann sind Sie aber doch noch Musiker. Ja, ich sind noch Musiker, ja. Das heißt, ich sind es auch wieder nicht, denn wenn ich war, kann ich nicht sind. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Kotelett. Hamlet. Hammelkotelett. Sagen Sie mal, was haben Sie denn eigentlich für ein Instrument gespielt? Nein, gespielt ist nicht ganz konvex ausgepresst. Ich blues. Trara, trara, die Pest ist da. Aus dem Pestillon von Lonjumjau. Ich bin ein alter Bläser. Ich habe auf der Saupone geblasen. Sauna. Posauna. Auf der Sau. Sagen Sie, auf einer richtigen Posaune? Ja, das ist so ein langes Ding aus Blech, das hat man vergoldet. Damit das Blech nicht abnutzt. Da sagen Sie mal, in welchem Orchester haben Sie denn eigentlich geblasen? Im Mandolinenorchester. Na, hören Sie mal, da braucht man doch keinen Posaunisten. Ja, deshalb bin ich auch arbeitslos. Aber ich habe einen Nebenberuf seit übergestern. Seit vormorgen. Vor heute. Vorgestern. Woher wissen Sie das? Ja, das war eine gar fröhliche Geschichte. So? Also es war am Morgen kurz vor halb. Die Sonne sang, die Lerche schien. Ich erhob mich aus der horizontalen Lage, in der ich mich nachts zu bewegen pflege, und schlüpfte in die Partisanen. Bitte? In die Partisanen. Pantinen meinen Sie? Pantoffeln meine ich. Nachdem ich geschlüpft war, schritt ich zum Fenster. Ich habe ein Fenster im Zimmer. Ein Bullauge. Ich öffnete das Auge des Bullen und ließ die frische Luft herein. Es war noch Platz genug im Zimmer. Es war auch die höchste Zeit. Denn auch ein Bläser muss mal atmen. Dann begrüßte ich den jungen Morgen. Ich kannte ihn noch vom letzten Mal. Und dann nahm ich etwas. Ach, was nahmen Sie dann? Platz. Ich nahm Platz und setzte mich. Und dann aß ich was. Ich aß, ja. Ach, was aßen Sie denn? Zwei Sturmsäcke. Was aßen Sie? Zwei Sturmsäcke? Diese Windbeutel. Und wie ich so saß und aß und aß und saß und saß und aß, oben aß ich, unten saß ich, da wurde ich plötzlich auf der Stirn ganz feucht. Nanu? Ja, das machte mich stutzig. Ja, ich stutzte dreimal. Ja, sag mal, was war das denn? Ja, die Muse hatte mich geküsst. Wie, auf die Stirn? Ja, sie wollte mich also eigentlich auf den Mund küssen. Aber da aß ich ja gerade Windbeutel. Ich war schon besetzt. Und seit vorgestern dichte ich. Ach nein. Ja. Sagen Sie mal, haben Sie so ein Gedicht mal da? Ja, ich trage, wo ich gehe, stets ein Gedicht bei mir. Hier. Sagen Sie mal, können Sie das nicht auswendig? Na, ich hab's hier inwendig. Ach, hier. Hier habe ich schon. Ich schrieb's andersherum. Der Löwe hat eine Mähne und weiter vorne Zähne. Aber jedoch bei der Frau Sanders ist das vollkommen anders. Sie hat, man sieht's beim Gehen, die Mähne auf den Zähnen. Ja, hören Sie mal, hoffentlich waren die Haare nicht so lang. So lang wie Ihre waren sie schon lange. Herr Raubein, Herr Rauher, Herr lieber Ehrhardt, das ist ja kurz oder lang, sind ja relative Begriffe, wissen Sie, die Welt steckt eben voller Rätsel. Oui, Madame, ja, das ist, dieses Rätsel, ich habe ein schönes Rätsel für Sie da, das werden Sie nie im Leben raten. Aber, Herr Ehrhardt, jedes Rätsel, was Sie mir aufgeben, werde ich raten. Geben Sie es auf. Ja, geben Sie es auf, das raten Sie nicht, bestimmt nicht. Also, hört mal, das ist ja lächerlich. Ja, das raten Sie. Jedes Rätsel, was Sie mir aufgeben, ich wette um 100 Mark. Ja, gut, also ich setze 10 Mark dagegen, dass es nicht lösen werden. Das wäre ja... aber das ist ja lächerlich. Was? Jedes Rätsel, das Sie mir aufgeben, löse ich. Ich setze 100 Mark. So, also ob Sie setzen oder stellen, ist egal. Also Sie lösen es nicht, ich setze 10 Mark dagegen. Gut. Ja, also gut. Ja. Geben Sie auf. Ja. Los. Achso, ich ja. Also was ist das? Ja. Doppelpunkt. Es hat einen roten Schnabel, gelbe Flügel, grünen Schwanz, fliegt in der Luft, macht pff, pff, und hat 10 Zentner Kartoffeln auf dem Puckel. Ja. Einen Moment. Also, es hat einen gelben Schnabel, ja. Ist blau, ja. Hat grüne Beine, ja. Macht pst, pst. Nein, er macht und 10 Zentner Kartoffel? Ja, Bratkartoffel. Bratkartoffel? Bratkartoffel auf dem Rücken? Ja, verrückte Bratkartoffel. Hier haben Sie 100 Mark. Ich weiß es nicht. Hier haben Sie 10 Mark. Ich weiß auch nicht.